Egal was ist. to continue to choosing. Ihn weiterhin zu wählen. Amen. Amen. Choosing him without looking back. Ihn zu wählen, ohne zurückzuschauen. Is somebody getting it? Without any compromise. Ohne irgendwelche Kompromisse. Without looking back. Ohne zurückzuschauen. You know, Abraham refused to look back. If not, he could have returned. Abraham hat sich geweigert, zurückzuschauen, sonst wäre er zurückgegangen. Are you getting it? Hebrews 11:15. Hebräer 11:15. Then let's go to Luke 9, please. Auf Lukas 9. Luke 9. Praise the Lord. Halleluja. From verse 57. Lukas 9, 57. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. And he said unto another, Follow me. To follow him, to choose him without looking back. Ihn zu wählen, ohne zurückzuschauen. Without complaining. Ohne, without aber, without why. Ohne aber. Are you getting it? Without to know, with, don't question Christ. Stelle Christus Jesus without questioning Frage, the truth. Die Wahrheit in Frage zu stellen. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Verse 60. You know, people will pity that man. Leute werden Mitleid haben. His father just died. Weil sein Vater gerade he lost his father. Sein Vater verloren hat. Jesus should go there and help join them to bury. Jesus sollte so mitkommen und ihn begleiten zu dieser, man. Zu dieser Beerdigung. Amen. Amen. And Jesus said unto him, verse 60. 60. Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How to be Christ. Wie wir Christus sind. Amen. Amen. How to continue to be Christ. Wie wir weiterhin Christus sind. It's by choosing him. Ist, indem wir ihn wählen. No matter what. Egal was kommt. Are you getting it? No matter what. Egal was ist. You know, Paul. Paulus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That man was really Christ. Dieser Mensch war wirklich Christus. Amen. Amen. Yeah. Verse 61. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. You know, here in Europe, they are used to this farewell issue. Hier in Europa Abschied. Beispielsweise sind die Leute sehr stark hinter Abschied her, zwischen einem Abschluss. In Nigeria, there's nothing like Abschied. Aber farewell. Ja, just, gibt es sowas look, nicht. Just go, you just go. Du gehst einfach. Praise the Lord. But here, aber hier, they are so concerned about Abschied. Ist ihnen dieser Abschied, diese Zeit, in der man sich einfach bewusst von jemandem verabschiedet, sehr wichtig? Are you getting it? Yeah, you know, yeah, our Abschied is Christ. Hier ist unser Abschied, Christus. We are different, please. Wir sind anders. Are you getting it? I'm talking about them. Ich rede über sie. Amen. For us, we are one another's family. Wir sind einander Familie. What is that? Okay, sorry. What do you call us? Farewell. Farewell. Farewell. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Farewell. He said, let me go and pay farewell to the family. That verse 61. And another said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, no man having put his hand to a plow and looking back his feet for the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Nothing. Niemand. To take you back. Niemand sollte dich nothing can take you back. Nichts sollte dich zurückziehen. You know, to be Christ, you are the one to know that. Christus if you are already Christ. Du solltest derjenige sein, der weiß, dass du Christus it's coming bist. From, it should come from you. Sollte von dir kommen. Is somebody getting it? To be Christ is choosing Christ without return. Christus zu sein bedeutet, Christus zu wählen, ohne zurückzuschauen. That nothing can take you back. Nichts kann dich zurückschmeißen. Again, Paul. Wie bei Paulus For me to live is Christ, to Leben die ist is Christus, gain. Sterben ist Gewinn. Amen. In Philippians, are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You alone can say that. Nur du allein kannst das sagen. For me to live is Christ, to die is gain. Leben ist Christus, Sterben gewinnt. Amen. Is that does this belong to you? Aber gehört dir das? Are you getting it? To be Christ is to be a son. Christus zu sein wird ein Sohn zu sein. Is somebody getting it? To be a son. Until you are a son, you are not Christ. Wenn du ein Sohn John bist, du 8, verse 35. Johannes 8, 35. Until you are a son, you are not Christ. Wenn du ein Sohn bist, bist du Christus. Praise the Lord. Amen. And the servant abide not in the house forever, but the son abide forever. Is somebody getting it? If you are abiding in the house, it's now forever. Wenn dein im Haus bleiben für immer ist, are you getting it? That nothing can take you. Dass nichts dich wegnehmen kann. Then you know who you are. Dann weißt du, wer du bist. Praise the Lord. Amen. Amen. Is your mind already made up? Hast du dich schon entschieden? That it is Christ forever. Dass es für dich nur Christus ist. No matter what. Egal was passiert. Is Christ family your choice forever? Ist die Familie von Christus deine Wahl für immer? Are you getting it? Yeah. Are they the family you call family Sind forever? Sie die Familie, die du für immer Familie nennst? Are they the only family you know Familie, as your family? Die du als deine Familie kennst? Or you are still sitting between two opinions? Oder sitzt du immer noch zwischen den Stühlen? Are you getting it? The others are still there. Die anderen sind immer noch da. Double-minded. Is somebody getting it? Eine Praise the Lord. Ja. Amen. Jesus was not here or there. Jesus war nicht unentschlossen. Amen. Amen. It was his father that was final. Es war sein Vater. Everything. Und das war endgültig für ihn. Let's go to James. Jakobus. James 1, please. Jakobus 1. From verse 5 to 8. Jakobus 1, von 5 bis 8. If any man of you, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Christ is our wisdom. Christus I hope you know Weisheit. That. Ich hoffe, du wirst das. That given to all men, liberally and upbraided not, and it shall be given him. Whatever it is. Was immer es ist. Are you getting it, please? Choose Christ. Wähle bitte Christus. Don't be double-minded. Sei nicht ein geteiltes Herz. You will see it here. He said, but let him ask in faith. Oder unentschlossen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. But let him ask in faith. Nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Praise the Lord. Hallelujah. Your believing Christ should be final. Christus zu glauben sollte endgültig sein. It's not just believing Christ, believing his finished work. Und nicht nur Christus glauben, sondern auch an sein fertiges Werk glauben. Our faith is believing the finished work of Christ. Unser Glaube and not believing God. Ist an das fertige Werk von Jesus Christus zu glauben und nicht Gott zu glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7. He said, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. If you are double-minded. Verse 8. Unentschlossen bist. A double-minded man. Do you see there? Ein Mann mit geteiltem Herzen. Is an unstable in all his ways. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 6 of James 1. It says, ask in faith. Verse 6, you see there. It says, ask in faith. Im Glauben sollen wir bitten. Amen. Ask in faith. Faith is the finished work of Christ. Und That is our Glaube faith today. ist das fertige Werk von Jesus Christus. It's different from the old faith. Ist anders als der andere Glaube. Are you getting it? The old faith was believing God. Der alte Glaube war an Gott zu glauben. The old faith has nothing to do with the blood of Christ Jesus. Das hat nichts zu tun mit dem Blut von Jesus Christus. Because the blood has not been shed. Weil das Blut noch nicht vergossen worden ist. Is somebody getting it? Zu dem Zeitpunkt. Praise the Lord. The new faith, that is the faith of Christ Jesus. Der neue Glauben, the faith we now have. Der Glaube, den wir jetzt haben, it is the faith that is a done deal. Ist der Glaube, der, der eine abgeschlossene Sache ist. You know, then their faith was he's going to do it. Damals war der Glaube etwas, was noch passiert. But our wird. Faith today is he has it has been done already. Aber unser Glaube heute ist, I hope ist you understand getan. The difference. Amen. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the Philippians 4, Philippians 4 said, come to him with thanksgiving. Let your request be made in thanksgiving. Come to him in Danksagung. Yeah. Even what you don't have, tell him, thank you, I have it already. Was du nicht hast, sage danke, dass du es schon hast. Because you depend on his finished work. Weil du dich allein auf sein fertiges Werk verlässt. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Yeah. We are in the period of thanksgiving. In der Zeit der Danksagung. Amen. Believe it is done, no matter the outward result or report. Glaube, was es schon getan ist, egal was die was das Resultat ist. Amen. Das äußerliche Resultat. If you remember John 16, wenn wir uns an Johannes 16 erinnern, from 31 to the end, bis von 31 bis zum Ende, he said there will be problem. Es wird Probleme geben. But that problem is going to vanish if you believe it's already so. Und wie diese Probleme verschwinden, wenn wir glauben, dass es schon gelöst worden ist. Because of the finished work of Christ. Wegen dem fertigen Werk von Jesus Christus. I hope you understand it, please. Amen. Amen. But remember, before the problem arrives, it's already solved. Before das Problem ankommt, ist es schon gelöst. You know where it is. That's John 16. Johannes 16. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is a revelation to know we are here, but not of here. Es ist eine Offenbarung zu wissen, dass wir hier sind, aber nicht von hier sind. Amen. It's a revelation to know that we are here. Es ist eine Offenbarung zu glauben, dass wir that hier we belong sind to another kingdom. Und zu einem anderen Königreich gehören. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. In John 17, verse 16. In Johannes 17. Amen. 16, verse 17. 17, verse 16. Amen. 17, verse 16. So also John 7, verse 7. Johannes 7, verse 7. He said, they cannot hate you because you are here and of here. Sie können dich nicht hassen, weil ihr von hier seid und zu hier gehört. Go to John 7, please. Johannes 7. First of all, go to John 7, verse 7. Verse 7. Praise the Lord. Now Jesus was speaking to the natural family. Jesus hat zu der natürlichen Familie gesprochen. They were mocking him. Sie haben ihn ausgelacht. Are you getting lustig it? Gemacht. They were mocking him. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Well, show off. Geh und zeig dich doch. Because they believe he was always showing off. Weil sie geglaubt, dass er einfach nur geprahlt hat. He wanted the whole world to know him. Und sich gezeigt hat, weil er will, dass die ganze Welt ihn kennt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7. Verse 7. The world cannot hate you, said Jesus. But me it hated, because I testify of it, that the works thereof are evil. They cannot hate you because you are of here. Sie können dich nicht you are one with them. Weil du zu ihnen gehörst. Du bist eins mit ihnen. Are you getting it? Mm. They will hate me because I'm here but not of here. Sie werden mich aber hassen, weil ich hier lebe, aber nicht von hier bin. And that's how we see, we are to see everything. Und du solltest mir alles sehen, bitte. Don't see things that because you are black or white. sehe Dinge nicht, beurteile Dinge nicht durch eine schwarze oder weiße Brille. Oh, you are not well qualified. Weil du nicht qualifiziert genug you don't bist. Belong here. Du gehörst einfach nicht hierher. And if it, qualification is not your portion, ja. It's the heaven. It's heaven. You have your portion in heaven. Wirkliche Qualifikation ist nicht deine Identität, und nicht das, was dich ausmacht. Amen. Deine yeah. Identität ist himmlisch. Your color is Christ. Deine Hautfarbe ist Christus. It's Amen. Not black or white. Nicht schwarz Amen. Oder weiß. Wirklich is somebody schwarz. Getting it? Amen. Your report, your result is Christ. Who qualify you is Christ. Dein Urteil oder dein Ergebnis ist in Christus Jesus, er ist derjenige, der dich qualifiziert. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. They are here and of here. Sie sind hier und von sie sind hier und von hier. Amen. We are here but not of here. Wir sind hier, aber nicht von hier. He said we are of another place. Wir sind zum anderen heaven. Königreich. Even the old. Selbst die Alten. Elisha, for example. Elisha beispielsweise. Praise the Lord. The those that be with us. Die no, he was telling them, I'm here, but not of here. Hat ihnen gesagt, ich bin hier, nicht von hier. Is somebody get even the old? Selbst im Alten. That's how they were operating. So haben sie gehandelt. And you must operate that too. Und so musst du auch handeln. That is now your nature, das our nature. Deine Natur. We must believe it that we are here, not of here. Das hast du unterschrieben, dass wir nicht mehr, dass wir hier sind. It's aber nicht time wir we let your system get out. Es ist an der Zeit, dass wir ihr System loslassen. It's time we reject their system. Es ist an der Zeit, dass wir ihr System verweigern. It's time we say no to their system. Nein sagen zu ihrem System. Are you getting it? You know, Elisha was going to solve problem. Elisha wollte ein Problem lösen. He never remember where he was from. Er hat sich erinnert daran, woher er kommt. He remember where he belonged. Er hat sich daran erinnert, wohin er even gehört. The old. Selbst den alten Bünden. Is somebody getting it? He said, those that be with us die mit uns sind, are more than those that mehr be with die in der Welt sind. Praise the Lord. That's somebody that's, you know, he understood the kingdom of das heaven. Jemand, der das Königreich versteht. I belong to him. Das zu ihm gehört. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, he was saying, we are here, but not of here, gesagt, no matter the situation. Wir sind hier, aber nicht von hier, egal was die Situation sagt. Though every problems are everywhere. Auch wenn alle Probleme the Syrian army, they were there. Die syrische Armee, but he believed what man could not see. Aber er hat an das geglaubt, was der Mensch nicht sehen kann. Praise the Lord. Halleluja. We must learn. Wir müssen lernen, to be rooted. Verwurzelt zu sein. In this very one. In this Wahrheit, very revelation. In dieser Offenbarung. Are you getting it? Let us learn to be well rooted in this very. Lernen, that was how Jesus operated. Verwurzelt zu sein, so all Jesus the prophets, all of them. All die Propheten, that was how they were operating. So haben sie gehandelt. Are you, they never believed they belonged to here. Sie haben nicht geglaubt, dass sie hierhin gehören. Anytime they want to do anything, they remember first heaven. Immer wenn sie irgendwas getan haben, haben sie sich immer erstmal an den Himmel erinnert. Let us learn, please. Lass uns lernen. It's time we learn. Es ist an der Zeit, dass wir lernen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are here, but not of here. Hier, aber nicht von in hier. Everything. In allem. And not in some few things. Und nicht nur in einigen Bereichen. Amen. In all things. In allen Bereichen. Jesus was so rooted in this. Jesus war so verwurzelt darin. Praise the Lord. Amen. Whatever he was going to do, was immer er tun wollte, this was first. Das war an erster Stelle. You always remember that he is here, but not of here. Er ist hier, aber nicht von hier. Amen. To hear to feel thousands, he remembered that he was here, but not of here. Um tausend Satz machen musste er sich daran erinnern, dass er hier ist, aber nicht von hier. To heal the sick, he was, you know, he remembered in everything, in all things. That please is very important. Das ist sehr wichtig. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Because Satan will want to come and steal our joy. Weil Christus wird unsere Freude stehlen wollen. We have to remind him that we are here, but not of here. Wir müssen ihn daran erinnern, dass wir hier sind, aber nicht von hier sind. You know, because of situation, because of whatever is outside there. Wegen Situation und was da draußen ist. Are you getting it? You know, Elisha was reminding Satan that I'm here, but not of here. Elijah hat Satan erinnert, dass ich bin hier, aber nicht von hier. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Hebrew 11. Hebräer 11. Go to Hebrew 11. Hebräer 11. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever problem that is coming, remember who you are. Erinnere dich daran, wer du bist. Your true identity. Deine wahre Identität. Amen. Amen. If people hate you, remember your true identity. Wenn Leute dich hassen, erinnere dich an deine wahre Identität. Amen. Amen. If Satan is bothering you with one thing or the other, remember your true identity. Wenn der Satan dich versucht zu ärgern mit einer oder der anderen Sache, erinnere dich an deine wahre Identität. If he is comparing you to others, remember who you truly the true you. Wenn er dich mit anderen vergleicht, erinnere dich an deine wahre Identität, dass du hier lebst, aber nicht von hier bist. You cannot compare yourself with dead people. Du kannst dich mit toten Menschen vergleichen. Are you getting it? Jesus never compared himself with Satan. Jesus hat sich niemals mit dem Satan verglichen. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 11, please. Hebräer 11. Vers 13 and 14. Vers 13 und 14. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. They were here, but not of here. Sie waren hier, aber nicht von hier. Is somebody getting it? It is a must. We must. That's what the Lord has for us now. This period. Was der Herr für uns hat. He wants us to be rooted in this so much. Er will, dass wir darin verwurzelt sind. Amen. Amen. That in whatever, in, was auch in anything, in whatever situation, remember you are here but not of here. Erinnere dich daran, dass du hier bist, aber nicht von hier bist. Amen. Amen. Verse 14. 14. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Mm. Is somebody getting it? They believe that they seek a country. They have another country. Sie glauben daran, dass sie ein anderes Land haben. Praise the Lord. Mm. All the prophets. All diese Propheten, the prophet of God. Die Propheten Gottes. Are you getting it? Mm. They knew this. Die wussten das. And believe it. Und haben es geglaubt. That's how they were able to walk with God. Und so waren sie in der Lage, mit Gott zu gehen. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. Mm. All the prophets. All die Propheten. This was their victory. Das war ihr Erfolg. You just read it. Mm. Are you getting it? This was their victory. Das war ihr Erfolg. They believed they were here, but not of here. Sie glaubten, dass sie hier sind, aber nicht von hier sind. They never forget it. Sie haben es niemals vergessen. Elijah. No, there was somebody that forgot it at the end. Es gab jemanden, der es vergessen hat am Ende. Remember Elijah. Erinnert euch an Elijah. Because of a note. Wegen einer from Botschaft a woman. Von einer Frau. Is somebody getting it? Hmm. He could not remember that he was there, but not of there. Wusste nicht, dass er hier ist, aber nicht von hier ist. We must learn to remember it all the time, please. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Are you getting it, please? Amen. When he was before the king, and killing all the prophets, and when he caught fire down, he knew he was there, but not of there. But immediately, you know, that is why continuation. So continue. Weiterzumachen. It's so important. So wichtig. Amen. Because that you believe today does not mean you believe tomorrow. Dass du heute glaubst, bedeutet, dass du morgen glaubst. Praise the Lord. Elijah is a typical example for Elijah us. Elijah ist ein besonderes Beispiel dafür. Amen. And later, he started running for his dear life. Und später lief er weg, rannte er um sein Leben. And praying for suicide. Und betete sogar um Selbstmord. Praise the Lord. Why? Because he forgot he was here, but not of here. Weil er vergessen hat, dass er hier ist, aber nicht von hier ist. Amen. Praise the Lord. That is why the spirit of this world came into he. Deswegen kam der Geist, the spirit of this world, in ihn. They came into he. Are you getting it? Including the spirit of fear. Auch dieser Geist der Angst. He started running. Er fing an zu rennen. Because of a little thing. Wegen einer kleinen Sache. A message from Jezebel. Eine Botschaft von Jezebel. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. And this is Elijah that dealt with mighty, you know, he dealt mightily with them, with the king Elijah, and all the prophets together. Der, ihre, der dieser Propheten von ihr sogar vor ein paar Stunden noch hochgenommen hat, allesamt, öffentlich zur Schau gestellt hat. Are you getting it? Mm. But now, totally, he forgot everything totally. Er hat alles vergessen. Amen. Mm. So remember Peter walking on the sea. Erinnert euch an Petrus, der auf dem Wasser ging. Amen. Mm. To remember is very important in the kingdom of heaven. Ist sehr wichtig im Learn Christ to remember Christ. Lernt euch an Christus. Learn to remember the message. Lernt euch an die Botschaft von Jesus Christus. Are you getting it? Learn to be rooted in it. Lernt euch daran auf. Are you getting it, please? Mm. You know, Second Peter said, though you know them. Elijah once knew it. Elijah wusste das eins. Is somebody getting it? He once knew it. Let's go to Second Peter 1. We're almost done. Praise the Lord. Amen. Second Peter 1. From verse 12. From verse 12. Praise the Lord. So wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of those things, though you know them. Though you know them. The Lord is always coming back to remind us of so many things. Der Herr kommt immer wieder zurück, um uns an Dinge zu erinnern. And we should be in that position to remind one another. Wir sollten in der Position sein, uns gegenseitig immer wieder zu erinnern. Amen. We need a reminder. Wir brauchen eine Erinnerung. Are you getting it? Because there is no example of Christ anyway. Denn nirgendwo gibt es ein Beispiel für Christus. We are not born into Christ. Wir wurden nicht in Christus hineingeboren. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. We learn a lot of things before we became Christ. Sie haben viele Dinge gelernt, bevor wir Christus wurden. And those things need to be uprooted. Und diese Dinge from mussten us. Wieder entlernt werden, entwurzelt Amen. Werden. Praise the Lord. He said again, verse 12, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Praise the Lord. You know, the present truth is the finished work of Christ. Die gegenwärtige Wahrheit ist das fertige Werk von Christus. Amen. That you know things does not mean you cannot forget. Dass du Dinge weißt, heißt nicht, dass du Dinge nicht vergessen kannst. Amen. Verse 13. He said, yeah, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you to remembrance. Is somebody getting it? This remembrance. Erinnern. Knowing that shortly, I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ had showed me. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. Praise the Lord. Yeah. Though you know them, like Elijah once knew it. He once knew that he was here, but not of here. Er weiß, dass er einst weiß, wusste, dass er hier, aber nicht von hier ist. Dennoch musste er wieder erinnert werden. Amen. We must learn to remember Christ Jesus. Wir müssen lernen, Christus Jesus an ihn zu erinnern. We must learn to remember and to put one another to remembrance. Amen. Wir müssen auch lernen, einander zu erinnern. Amen. In Matthew 16, verse 9. Quickly go there, please. Matthew 16, verse 9. Matthew 16, verse 9. Verse 9. You know, it's Jesus that is speaking here. Es ist Jesus, der hier spricht. He said, do you not yet understand, neither remember the five loaves of the 5,000 and how many baskets you took up? Don't you remember? Or do you have problem with understanding or you did not remember? Habt ihr ein Problem damit, das zu verstehen? You understood it, but you did not remember it. Du hast es verstanden, aber du erinnerst dich nicht daran. Praise the Lord. Halleluja. He talks about remembrance here. Er spricht hier über das sich erinnern. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is the one of the job of the Holy Spirit. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. To remind us uns zu erinnern of Christ Jesus. An Christus Jesus. But he need our cooperation. Aber er braucht unsere Kooperation. Amen. Amen. Amen. He need our cooperation. Er braucht unsere Kooperation. He can be reminding us and we are saying no, no, no. Er kann uns erinnern und wir sagen immer wieder nein. We are so busy. Aber wir sind so beschäftigt. We never pay attention to him. Wir sind nicht aufmerksam. Are you getting it? Let us pray to pay attention to the Holy Spirit. Beten, einfach aufmerksam gegenüber dem we Heiligen close Geist with John 15, please. Johannes 15. John 15, verse 26. Johannes 15, 26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Amen. Amen. He shall testify of me. Er wird von mir Zeugnis geben. Then John 16, verse 7. Johannes 16, Vers 7. Nevertheless, I tell you the truth. Oh, sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. 15. Okay, 14, verse 26. Johannes 14. John 14, verse 26. That is where we are going. 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Praise the Lord. Hallelujah. We no longer have another life but Christ's life. Wir haben nicht mehr ein anderes Leben, sondern das Leben von Christus. So the Holy Spirit is the one to remind us if we allow him. Der Heilige Geist, derjenige, der uns erinnern wird, wenn wir es zulassen. He need our cooperation. Er braucht unsere Kooperation. Praise the Lord. Hallelujah. So we close here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On Sunday, we have a very interesting message. Amen. Very, very interesting. Sorry.